Graf Eberhard, der Greiner von Württemberg. Kriegslied von Friedrich von Schiller. Ihr dort außen in der Welt, die Nasen eingespannt, auch manchen Mann, auch manchen Held, im Frieden gut und stark im Feld, gebar das Schwabenland. Prahlt nur mit Karl und Eduard, mit Friedrich Ludewig. Karl, Friedrich, Ludwig, Eduard, ist uns der Graf, der Eberhard, ein Wettersturm im Krieg. Und auch sein Bub, der Ulrich, war gern, wo's eisern klang, des Grafen Bub, der Ulrich, kein Fußbreit rückwärts zog er sich, wenn's drauf und drunter sprang. Die Reutlinger, auf unsern Glanz erbittert, kochten Gift und buhlten um den Siegeskranz und wagten manchen Schwertertanz und gürteten die Hüft. Er griff sie an und siegte nicht und kam gepanscht nach Haus. Der Vater schnitt ein falsch Gesicht, der junge Kriegsmann floh das Licht und Tränen drangen raus. Das wurmt ihm, ha, ihr Schurken, wacht, und trug's in seinem Kopf. Auswetzen bei des Vaters Bart, auswetzen wollt er diese Schacht mit manchem Städtler Schopf. Und Fehd entbrannte bald darauf und zogen Ross und Mann bei Döffingen mit hellem Hauf. Und heller ging's dem Junker auf, und hurra, heiß ging's an. Und unsers Heeres Losungswort war die verlorne Schlacht, das riss uns wie die Windsbraut fort und schmiss uns tief in Blut und Mord und in die Lanzennacht. Der junge Graf voll Löwengrimm schwung seinen Heldenstab, wild vor ihm ging das Ungestüm, Geheul und Winseln hinter ihm und um ihn her das Grab. Doch weh, ach weh, ein Säbelhieb sunk schwer auf sein Genick, schnell um ihn her der Heldentrieb, umsonst, umsonst, erstarret blieb und sterbend brach sein Blick. Bestürzung hemmt des Sieges Bahn, laut weinte Feind und Freund. Hoch führt der Graf die Reiter an. Mein Sohn ist wie ein anderer Mann. Marsch, Kinder, in den Feind! Und Lanzen sausen feuriger, die Rache spornt sie all. Rasch über Leichen ging's daher, die Städtler laufen kreuz und quer durch Wald und Berg und Tal. Und zogen wir mit Hörnerklang ins Lager froh zurück, und Weib und Kind im Rundgesang beim Walzer und beim Becher klang, Lust feiern unser Glück. Doch unser Graf, was tät er itzt? Vor ihm der tote Sohn, allein in seinem Zelte sitzt der Graf, und eine Träne blitzt im Aug auf seinen Sohn. Drum hangen wir so treu und warm am Grafen, unserm Herrn. Allein ist er ein Heldenschwarm, der Donner rast in seinem Arm, er ist des Landes Stern. Drum ihr dort außen in der Welt, die Nasen eingespannt, auch manchen Mann, auch manchen Held, im Frieden gut und stark im Feld, gebar das Schwabenland.